Ihr Lieben, das ist die letzte Talk-Radio-Ausgabe in diesem Jahr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Ihr könnt anrufen heute, wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag, zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0180-5678-111, Telefonnummer, Faxnummer 0180-5678-110. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Das frage ich jetzt Nicole. Über was hast du Lust, dich mit mir zu unterhalten? 22 Jahre alt, hallo. Ja, hallo Domian. Ich habe ein Problem, und zwar war ich gestern beim Gynäkologen. Ja. Und dann habe ich halt erfahren, dass ich keine Kinder mehr kriegen kann, unter gar keinen Umständen. Was heißt keine Kinder mehr? Hast du schon welche? Nee, überhaupt nicht. Ich war mal schwanger mit 14 durch meinen Stiefvater. Mhm. Und das habe ich dann halt abtreiben lassen, und da wurde halt alles versaut in Holland. Und jetzt, mein jetziger Mann wünscht sich halt sozusagen eine Familie, eine kleine, eine große, möchte auch unbedingt Kinder haben. Lass mich mal eben nachfragen. Du hast das damals, ich vermute, dass das eine Vergewaltigung oder ein Missbrauch genau war. Und dann hast du das Kind in Holland abtreiben lassen? Ja, im Auftrag meiner Mutter. Warum in Holland und nicht in Deutschland? Meine Mutter wollte das so. Warum? Keine Ahnung. Mhm. Weil wir haben eh nie so ein gutes Verhältnis gehabt. Es ist damals passiert und es ist einiges dann wohl offensichtlich sehr schief gelaufen. Genau. Jetzt möchtest du Kinder haben? Hast du Kinder? Ich möchte Kinder, mein Mann möchte Kinder. Mhm. Und wir können halt keine Kinder kriegen. Mhm. Und er wünscht sich so über Kinder und er weiß es halt noch nicht. Er weiß es noch nicht. Dass ich keine Kinder kriegen kann. Ja. Ich habe ihm den Brief verheimlicht, den der Frauenarzt mir mitgegeben hat. Mhm. Ja, wenn ich ihm das halt sage, weiß ich auf jeden Fall ganz hundertprozentig, dass er weggeht. Wie bitte, dass er dich verlässt? Ja. Er möchte gern Kinder und wenn er es nicht kriegt, sucht er sich auf jeden Fall einen anderen. Was ist denn das für ein Kerl, Mensch, der dich verlässt, nur weil du keine Kinder kriegen kannst? Keine Ahnung. Wir haben also vor kurzem erst geheiratet. Ja, wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind seit 6. November verheiratet, 7 Jahre. Und wie lange kennt ihr euch schon? 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Mit 15 kennengelernt? Genau. Mhm. Und keinen anderen Freund nebenher gehabt? Nein, gar nicht. Mal. Mhm. Nur ihn. Nur ihn. Mhm. Du liebst ihn? Ich liebe ihn sehr. Sehr sogar. Ich weiß nicht, wie ich ihm das halt sagen soll, dass wir keine Familie kriegen können. Ja. Ja, wie immer. Wieso kannst du das mit so einer Gewissheit sagen, dass er dich verlässt? Weil wir darüber schon geredet haben. Wie, und hat er gesagt, wenn das nicht klappt, dann gehe ich? Genau, und dann geht er wieder zu seiner Ex-Freundin, die Kinder kriegen kann. Wie Ex-Freundin? Hatte er... Ja, vor mir hatte er eine gehabt. Wie alt ist er denn? Er ist 26. 26. Mhm. Das hat er so klar zum Ausdruck gebracht schon? Ja, ganz klar. Was denkst du denn über den? Ich liebe ihn halt so sehr. Ich meine, wir haben Höhen und Tiefen in dieser Beziehung gehabt. Auch jetzt halt in dieser kurzen Zeit, wo wir verheiratet sind, haben wir Höhen und Tiefen gehabt. Mhm. Der hat mir in den schweren Zeiten beigestanden. Ja, jetzt weiß ich halt nicht weiter. Mhm. Na gut, du sagst, du liebst ihn so sehr. Dennoch hast du sicher eine Meinung auch über diese Aussage. Ja, das finde ich echt eine Schweinerei von ihm. Mhm. Ja. Weil ich dachte, er hält wirklich zu mir, egal was kommt, so wie wir auch geschworen haben. Mhm, mh. Also ich kann dir nur sagen, dass ich jetzt ganz spontan und auch je mehr ich darüber nachdenke, sehr schlecht über deinen Mann urteile, wenn es denn so ist. Mhm. Wenn es denn so ist. Ja, das tut die Familie aber auch. Also meine Patentante und das alles. Wie, das tut die auch? Ja, ich habe mit ihr darüber geredet, die urteilt auch sehr schlecht über ihn. Mhm. Achso, jetzt verstehe ich das, ja. Gar nicht leiden. Ja, ja. Also, das ist für mich keine Liebe, wenn man eine Frau verlässt, nur weil sie keine Kinder kriegen kann. Wenn er oder ihr so wild auf Kinder seid, dann adoptiert euch Kinder. Ja, sicher, das will er nicht. Er will ein eigenes Kind haben. Ja, also kann es so. Ein eigenes Fleisch und Blut. Na toll, ja, klasse. Dann kann es mit der Liebe auch nicht so sehr bestellt sein, wenn er dich deshalb verlässt. Ich würde jederzeit ein Kind adoptieren. Mhm. Er will dich also nur, wir sagen es mal ganz drastisch, als Gebärmaschine. Sozusagen, ja. Mhm. Scheiß Kerl. Ja, sicher. Scheiß Kerl. Das heißt jetzt kurz vor Weihnachten. Mhm. Nicole, kratzt das denn nicht so ein bisschen deine Liebe zu ihm an oder das euphorische Denken über ihn? Ein bisschen muss es das doch ankratzen. Ja, sicher. Es beleidigt dich doch sehr und muss dich doch in deinem Selbstwertgefühl auch richtig nach unten abstufen. Ich meine, er lässt mich auch jeden Tag allein. Er geht hier zu, wo ich wohne, geht er zu so einer ehrenamtlichen Arbeit. Mhm. Das geht dann morgens los und kommt abends 8, 9 Uhr nach Hause und ich bin halt den ganzen Tag über alleine. Wieso hast du den geheiratet? Der war doch mit Sicherheit vorher auch schon. Ja, vorher war er nicht so. Wie, ab 6. November hat er sich verändert? Ja, das ist drastisch verändert. Hm. Er hat wieder angefangen, da zu arbeiten. Ich will dir mal was sagen, Nicole. Also, du musst ihm das ja erzählen, was der Frauenarzt gesagt hat. Da führt dir nur kein Weg dran vorbei. Und wenn der wirklich so reagiert, wie du es jetzt hier vermutet hast, oder vermutest, dann gib dem den Laufpass. Ja, sicher. Das wird schwer sein. der liebt dich nicht richtig, wenn der so, wenn der so denkt und so urteilt über Frauen, die keine Kinder kriegen können. Das ist schon Wahnsinn. Also wir haben uns geschworen, wir halten zusammen den guten und schlechten Zeiten. Ja, offensichtlich hast du ihm das geschworen, ja, und nicht umgekehrt. Ich halte ja auch zu ihm, jetzt wo seine Mutter im Krankenhaus liegt. Ich lasse ihn auch nicht allein. Pass mal auf, Nicole, jetzt musst du ihm das erstmal sagen. Ja. Nun ist, ich habe es gerade schon gesagt, das ist heute unsere letzte Sendung vor der Weihnachtspause. Wir sind aber am Montag, dem 4. Januar, wieder da. Das ist ja also auch nicht so sehr lange. Wollen wir mal vereinbaren, dass wir beide an dem Montag, in der Nacht vom 4. auf 5., ja, nochmal miteinander sprechen? Dann kannst du mir erzählen, wie er reagiert hat und wie überhaupt die Stimmung dann so war über Weihnachten und auch über Silvester bei euch. Ja, sicher, klar. Ja? Sag es ihm und steh auch dazu. Und sag ihm, wenn er so reagiert, möchtest du mit ihm auch nichts mehr zu tun haben. Ja, gut. Also wenn du das so hinkriegst. Ich meine, das ist leichter gesagt, das ist ja, raus und getan. Ja, und dann telefonieren wir nochmal. Ja, gut. Toi, toi, toi. Okay, Domian, schickst du mir noch ein Autogramm von ja? dir? Leg nochmal auf und dann rufen wir dich nochmal an wegen der Adresse. Okay, okay. Mach ich. Tschüss, Nicole. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr auch ein Autogramm haben wollt, dann oder irgendwie mir schreiben wollt, dann schreibt ganz einfach an den WDR 1 Live Domian 50 600 Köln. Ganz einfach. WDR 1 Live Domian 50 600 Köln. Wenn ihr mit mir reden wollt, hier heute Abend live, dann wählt ganz einfach die Nummer 0180 5678 111. Holger hat das gemacht. Holger ist 22. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Hier ist Holger. Holger? Ja, genau. Ist das ein Name? Ja, ist ein Name von mir. Holger. Holger. Und zwar mein Thema ist es, und zwar gibt es wegen deinem Buch schon kriminelle Machenschaften. Inwiefern? Und zwar, gestern bin ich bei uns in Essen zu einer großen Buchhandlung gefahren und wollte mir dein Buch holen. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, war es auch leider gestern nicht möglich, dieses Buch zu bekommen. Mhm. Und in einem ganz kleinen Schreibwarenladen bei uns in Essen hatte ich noch ein Exemplar gekriegt. Und ich bin dann auch nach Hause gefahren, habe das auch schon durchgewälzt. Und ich bin abends zu meiner Freundin gefahren. Ja. Und bin dann auch später abends dann mit dem Bus zurückgefahren. Ja, und da stand ich so in Türnähe. Und da sind zwei Typen auf mich zugekommen, kurz vor der Haltestelle. Und ich hatte Handy in der Hand, Portemonnaie in der Hand gehabt und das Buch. Und war auch wirklich vertieft da drin. Ja, und auf einmal riss mir einer der Typen das Buch aus der Hand. Sicher. Ich wollte so raus. Und ich sagte noch zu den einen Typen, hör mal, das Buch kostet 20 Mark. Ja. Hol dir doch selber eins. Da meinte er, guckte er mich blöd an, meinte so, der kriegt ja nirgendwo mehr. Und sprang aus der Tür raus und war weg. Das ist ja unglaublich. Ja. Ich meine, es ist irgendwo schmeichelhaft, aber natürlich traurig für dich jetzt. Dass ja, das gut, Buch weg ist. Naja, die Hälfte hatte ich schon durchgehabt, also insofern. Ja, wie sollen wir das jetzt einordnen? Also es gibt schon kriminelle Aktionen, um an das Heller von Sinn Jürgen Domian Buch zu kommen. So ungefähr, ja. Mann. Und der ist dann über alle Berge? Ja, der ist raus, der Busfahrer, der hat die Tür zugemacht und ist auch schon ein Stückchen losgefahren und ich sagte, halt mal an. Und hat das auch gemacht und die Tür auf. Ja, aber ich habe dann geguckt und die waren dann schon weit weg gewesen, also wäre ich nicht mehr dran gekommen. Und das Handy hattest du auch in der Hand? Ja, ich hatte Portemonnaie-Handy und hatte das Buch in der Hand. Also die wollten wirklich nur das Buch. Also für mich war es so, ach, das Handy das Buch haben wollten. Also wenn die an Handy-Portemonnaie interessiert gewesen, hätten sie mir jetzt locker nehmen können. Also ihr Lieben, die ihr im Besitze dieses Buches seid, Vorsicht, bitte nicht in der Öffentlichkeit lesen, man entreißt es euch. Ne? So hört sich das ja an. Ja, so ungefähr, ja. Was machen wir denn jetzt mit dir? Ja. Holger. Gute Frage. Ja, große Frage. Da du ja nun wirklich Opfer eines Verbrechens geworden bist, sollten wir doch nochmal gleich miteinander telefonieren. Das heißt, meine Redaktion und du. Und wir wollen mal gucken, ob wir da nicht irgendwas nochmal drehen können. Also, das wäre wirklich sehr nett, ja, würde mich freuen. Ich bitte meinen Redakteur, den Wolfram, dass er dich gleich nochmal anruft und die Adresse aufschreibt. Und dann gucken wir mal vielleicht, was da zu Weihnachten bei euch im Briefkasten liegt. Alles klar, okay. Junge, danke dir. Tschüss, Holger. Tschüss, tschüss. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ja, dir auch, danke. Tschüss. Tschüss. Das sind ja Dinge. Stefanie. Steffi darf ich vielleicht auch sagen. Ja, hallo. 23 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Stefanie, was ist dein Thema? Mein Thema ist, also ich bin schwanger von meinem Arbeitskollegen und er steht halt nicht dazu. Er weiß es, aber er sagt, er hätte nie was mit mir gehabt. Also er leugnet es von meinen ganzen Kollegen. Und ja, und ich habe jetzt irgendwie gar keine Ahnung, wie es weitergehen soll. In welchem Monat bist du schwanger? Also ich bin jetzt noch ganz frisch, also in der vierten Schwangerschaftswoche. Ja, und wieso wissen die Kollegen schon darum? Ich habe es halt einer Kollegin erzählt, ich habe sie anvertraut und schwuppdiwupp war es rum im Betrieb. Schwuppdiwupp wusste es der ganze Betrieb, ja. Bist du denn sicher, dass er der Verursacher der Schwangerschaft ist? Ja, bin ich mir ziemlich. Es gab sonst keinen in der Zeit. Nee, es gab sonst keinen. Wie kam es denn noch dazu? Bist du verliebt in den oder war das eine One-Night-Stand-Geschichte? Es war schon so eine kleinere Affäre, wir waren so einen Monat zusammen in etwa. Und ja, dann, ich weiß es nicht, also ja, dann haben wir halt auch ohne Kondom, ich weiß, es ist sehr leichtsinnig. Was ich hier gar nicht hören will eigentlich. Ja. Was leider Gottes immer wieder höre. Mhm. Selbst von Menschen, die 23 Jahre alt sind, wie von Stefanie jetzt. Ja, genau. Mhm. Ja. Und naja, so war das dann eben. Und jetzt, naja, und er behauptet halt, und ich stehe halt auch noch auf der Arbeit jetzt als Lügner da, weil er behauptet, er hätte nichts mit mir. Nun sind ja die Entwicklungen der Wissenschaft mittlerweile so weit, Gott sei Dank, dass man das halt auch beweisen kann, ne? Wer der Vater ist. Ja, ja. Ich weiß, also darüber hatte ich auch gestern mit einer Freundin gesprochen, die hatte auch gemeint, also dann soll ich eben ihn halt hinschleppen und... Wie nennt man das? Vaterschaftstest. Ne? Vaterschaftstest, ja. Ja, hast du ihn darauf angesprochen, dass das natürlich eine Möglichkeit ist? Er sollte eigentlich von sich aus dran denken. Tja, also ich meine, wenn ich ihn mal ans Telefon oder sowas kriegen würde, würde ich ja gern mit ihm sprechen, weil er hat sich dann erstmal krank gemeldet gehabt. Und dann war ich dann halt nicht da, jetzt bin ich halt krank und... Und es gibt keine privaten Kontakte mehr im Moment zwischen euch? Es gibt nein, und auf der Arbeit nur noch dienstlich und sonst redet er überhaupt nicht mit mir. Also er ist wegen dieser Angelegenheit jetzt richtig sickig und hat alle Schotten dicht gemacht. Ja, genau. Er will kein Kind von dir? Nein. Und er sagt sogar, dass es nicht von ihm sein kann? Ja, genau. Wie denkst du es weiter, dich zu verhalten? Ich weiß es halt. Willst du das Kind haben? Eigentlich war es immer mein größter Wunsch, ein Kind zu haben. Aber? Ich weiß es halt nicht, weil die sitzt halt auch noch im offenen Vollzug. Wie? Er sitzt im offenen Vollzug. Er sitzt im offenen Vollzug? Ja. Und ist dennoch dein Arbeitskollege? Er arbeitet? Ja, also er arbeitet und geht 8 Stunden am Tag in den Knast. Also meistens zum Schlafen dann halt über Nacht. Und so kann er halt raus und er soll halt dadurch integriert werden. Wieder. Du sagst es gerade so, eine Affäre war das zwischen euch. Hältst du es für möglich oder hättest du es für möglich gehalten, wenn er sich jetzt nicht so blöd verhalten würde, dass du dich noch mehr in den verliebst? Ich glaube schon, also es war schon auf dem besten Weg. Es hat mir auf der Weg getan, als er Schluss gemacht hat. Deswegen sitzt er, oder war er im Knast, ist er im Knast? Er hat ein paar Banküberfälle. Banküberfälle, ja. Nun hat dieses Jahr, finde ich, ja erstmal so mit der Entscheidung, Kind ja, Kind nein, finde ich, sollte nichts zu tun haben, ob jemand nun ein Knacki ist oder ein Ex-Knacki. Wieso meinst du das gerade? Ich weiß nicht, irgendwann fragt mich mein Kind, ja, wer ist denn mein Vater? Und ich sage, ja, dein Vater hat 2 Banken überfallen. Also ich finde, dieses sollte kein Grund zu einer Abtreibung sein, wirklich nicht. Also wenn er sich jetzt entsprechend gut verhalten würde, sollte man ihm auch eine Chance geben und... das finde ich nicht schlimm. Also mich empört mehr, dass er sich jetzt so von dir distanziert und gar nichts damit zu tun haben will. Und es besteht ja die Gefahr, dass er, selbst wenn die Vaterschaft nachgewiesen ist, dass er sich nie um dich und das Kind kümmert. Die Gefahr besteht ja. Ja, ja. Ne? Ich weiß es halt nicht. Ich bin total am Boden irgendwo. Wie geht's? Also es geht in dir hin und her. Es geht total hin und her. Meine Freundin sagt, von so einem kriegst du kein Kind und jeder will dich natürlich auch reinhängen. Und wenn er wenigstens mit mir sprechen will, dass wir irgendwann mal ein Gespräch nochmal zusammen hätten. Weil er hat ja auch ab Montag Urlaub und dann sehe ich ihn gar nicht mehr. Ich komme ja auch erst am Montag wieder auf die Arbeit, dass er mich wenigstens mal anrufen würde und wir würden uns irgendwo nochmal treffen und einfach miteinander reden. Also du denkst ganz konkret darüber nach, soll ich es abtreiben, soll ich es nicht abtreiben? Ja. Wenn er wenigstens dazu stehen würde und würde sagen, ja gut und irgendwie, aber ich weiß es nicht. Also wenn dann so irgendwas käme, dann würde ich höchstwahrscheinlich sagen, ich krieg's, weil... Das tut mir eigentlich schon sehr weh. Ich habe mich eigentlich mit diesem Gedanken, dieser Abtreibung eigentlich gar nicht so richtig angefreundet. Ich bin ja generell auch wirklich rundherum ein Befürworter des Lebens. Dennoch gibt es natürlich Situationen für Frauen, wo das, wo ich das persönlich in Ordnung finde. Es ist so schwierig, da zu raten. Und das ist auch eigentlich unverantwortlich im Rahmen eines 5-Minuten-Gespräches, nur wie wir das jetzt hier führen, da wirklich einen konkreten Rat zu geben. Der einzige konkrete Rat, den ich dir geben könnte, ist, dass du zu einer professionellen Stelle gehst, zu Pro Familia zum Beispiel. Hast du darüber nachgedacht? Ja, da habe ich eh noch einen Termin. ja, falls ich die Abtreibung machen würde, müsste ich ja so und so dahin. Also ich würde mir auf jeden Fall mal in Ruhe viele Meinungen einholen von Leuten, die sich halt mit der Materie auch beschäftigen, die auch es gewohnt sind, halt mit betroffenen Frauen umzugehen. Mhm. Ich könnte dir auch noch anbieten, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest. Ja, das... Das wäre auch ganz gut, ne? Mhm. Das ist die Elke und du legst bitte auf und Elke ruft dich gleich nochmal an. Und ich hoffe, dass du dich richtig entscheidest. Mhm. Gut. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Magdalena. Magdalena. Ja? 68 Jahre. Ja? Ich grüße dich herzlich. Ja? Dein Thema. Trampen. Trampen? Ja. Du bist eine Tramperin? Ja. Ist es wahr? Ja. Mit deinen 68 Jahren, das finde ich ja scharf. Ja. Wie und wo trampst du denn so? Ja, Belgien, Holland, Frankreich, alles was hier so rumliegt. Malta bin ich auch schon getrampt. nach Madrid, nach Berlin, wie? Nach London. Von Deutschland bis nach Madrid? Ja. Trennst du? Du stehst ja mit den Daumen an der Straße? Ja, ich habe so ein DIN-A4-Schild dann. Ja, und da steht dann der Name drauf deines Ziels? Ja, genau. Und ab die Post? Ja. Ich glaube wahrscheinlich, du bist eine exotische Erscheinung dann am Straßenrand. Ja, manchmal lachen die. Es sind meistens so junge Leute in deinem Alter. Ja. So. Und dann lachen die, dann sagen sie ja, meine Oma würde nicht trampen oder meine Mutter. wie bist du denn überhaupt so auf diesen Trip gekommen, sowas zu machen? Ja, als junger Mensch bin ich auch schon getrampt. Ehrlich? Ich dachte, geh aus dem Ort raus, damit dich keiner kennt, sieht. Und dann war es doch jemand aus dem Ort, der mich dann mitgenommen hat. Mhm. Ja. Früher jetzt, oder? Ja, ja. Also heißt das, dass du dein ganzes Leben lang getrampt bist? Nein, ich hatte Kinder, die mussten erstmal groß werden. Die mussten erstmal groß werden. Weil ich kenne mal vorher in den 50er Jahren, 60er Jahren war das schon was Ungewöhnliches, ne? Wenn dann... Ja, ab 60 hatte ich einen Führerschein, aber vorher bin ich auch getrampt. Ach, du hast mit 60 erst den Führerschein? Nein, ne? Ab 1960. Ja, ja. Wie reagieren denn die Leute dann auf dich, wenn du da einsteigst? Gibt es da auch schon mal Nasenrümpfen oder, also wenn vielleicht keine jungen Leute dich mitnehmen? Nein, ich habe schon mal gestanden irgendwo und dann war es sehr spät. Und dann hat jemand mit mir geschimpft. Ja, das schon. Mhm. Und geschimpft? Warum geschimpft? Ja, weil er sagte, was stehen Sie jetzt um die Uhrzeit da? Mhm. Und war 1:30 Uhr, vielleicht, weiß nicht so genau. Ne? Hast du denn keine Angst? Nein, nein. Ehrlich nicht? Nein. Es gibt ja nur üble Geschichten, ne? Ja, die dritte Woche, wie der Büsch entflohen war, da hatte ich Angst. Da habe ich wirklich gesagt, oh Gott, jetzt habe ich Angst. Aber dann kam die Polizei, ich wollte schon den Ausweis rausnehmen und dann... sagten, so wollen sie hin und dann haben sie mich nach Hause gebracht. Sie sagten, wir haben schon jemanden drin. Ah, und vor 14 Tagen auch. Gab es denn schon mal eine brenzlige Situation für dich beim Trampen? Am hellen Tage wollte ich mal in eine Richtung und bei der ersten Raststätte, ich glaube 20 Kilometer war es, da kam da mit der Hand auf dem Knie. Dann habe ich gesagt, hören Sie mal, ich trampe auf diese Strecke, das ist mir aber noch nie passiert. Ja, sagte, dann können Sie jetzt aussteigen. Ah, na, das ging dann ja noch. Ja, da waren dann die Raststätte, bin ich ausgestiegen. Wie alt war der Typ? 40, 45. Ja, ja, ja. Ja. Das, ich entnehme dem, was du da erzählst, dass du viel auch trennst, ne? Ja. Sagen wir mal fast wöchentlich? Ja, sowieso. An einem bestimmten Tag auch, ja. Ah ja, ja. Also auch so im kleineren Radius in deiner Umgebung? Ja, ich bin in einem Verein außerhalb, ja, das ist 20 Kilometer weg. Und zu diesem Verein, was ist das für ein Verein? Ich singe dort. Ah ja, also ja. Du trampst immer zum Singen. Um Rückweg, da traf ich eine Dame, sagt, ah, ich mache sowas Ähnliches. Ich fahre da und dahin, ich spiele Horn dort. Und mal habe ich gesagt, waren Sie in Urlaub? Mhm. Sagten Sie, nein, wir sind eine Kapelle. Da fuhren die abends und machten Musik. Ja, ja. Was sagt denn so dein näheres Umfeld, deine nächsten Verwandten dazu? Ja, der jüngste Sohn ist schon mit mir getrennt nach Berlin. Ach ja. Ja, ja. Da war doch der Reichstag wurde behangen. Ja, ja, der wurde behangen, ja. Doch, fahren wir hin. Ja, aber wir sind mit der Bahn hingefahren und da hätten wir sofort wieder nach ein paar Stunden zurückfahren müssen. Mit dem Wochenendticket. Und da habe ich gesagt, weißt du was, wir trampen zurück. Da können wir was länger bleiben. Und hat geklappt. Ja, und dann die jungen Leute sagten, kommen Sie auch morgen zur Techno-Love-Parade. Ich wusste gar nicht, was das war. Und, warst du da? Ja, sicher. Hat's und gefallen? Ich bin seitdem 4-mal schon da gewesen. Das finde ich das Tolle an dieser Techno-Welt, dass man dort alle Altersgruppen eigentlich trifft. Ja, die lachen dann auch immer, die Leute. Ganz, ganz junge, aber die ganz Jungen akzeptieren das auch, ne? Ja, wenn man ja. das ältere Mensch ist. Ja, ja. Lebt dein Mann noch? Nein. Nee. Hat der das auch noch mitbekommen, dass du getrennt bist? Nee. Das nee, nicht? Nee. Also, nee. Aber die, also der Sohn nimmt das hin und, gibt's noch ein Kind? Bitte? Gibt's noch ein Kind? Ja. Und sechs Kinder? Ja. Ja, ich könnte nicht jedes Mal bitten, nur fahr mich mal jemand irgendwo hin. Hör mal, ich meine es jetzt wirklich sehr freundlich und nicht böse. Du bist eigentlich so eine richtig verrückte Alte, ne? Kann man ja, das sagen? Ja, das weiß ich nicht. Die sagen dann schon immer, wenn ich ankomme, wieder mit dem Daumen. Ich musste neulich zum Geburtstag bei der zweitjüngsten Tochter und dann da ab Grenze fuhr auch kein Bus. Mhm. Und dann halte ich immer den Daumen raus und da hat mich die Schwägerin von meiner Tochter mitgenommen. Die hatte mich aber gar nicht erkannt. Du sagst, ich habe deine Mutter bald entführt. Du kannst ja bald, du bist dann über 70, mit deinen Enkel trennen, ne? Das dauert ja wahrscheinlich gar nicht mehr lange, dass die in den... Nee, Urenkel habe ich. Urenkel schon. Ach so, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man so als 68-jährige Frau auch so ein paar Freundinnen hat, die doch eher so ein bisschen, weiß ich, zurückhaltend und vornehmer sind und die sagen zu dir, Magdalena, wie kannst du sowas machen? Stimmt das? Ja, doch, auch die Kolleginnen und Kolleginnen da, die sagen, ich käme ja nie an, sagen die auch. Ja. Also, Also du bist eine Tramperin mit 68, du gehst auf die Love Parade, was machst du denn sonst noch an verrückten Dingen, die man eigentlich so nicht erwartet für jemanden, der 68 ist? Ja, ich mache alles allein eigentlich. Es hat auch in jungen Jahren keiner gegeben, der das macht. Oder ich gehe mit jungen Leuten zur, so eine Jecke-Modenschau, sage ich mal, unlängst hier. Ne? Mhm. Dann sagten sie, gehst du mit? Und die gehen zur Hochschule. Aber und dann sagten sie, wenn du mitgehst, geht die auch mit. Ja. Die sind 25 und 28. Heißt das denn, dass du hauptsächlich dann auch einen jungen Freundeskreis hast? Also einen sehr jungen? Ja, eigentlich sehr viel, ja. Weil die in deinem Alter sind ja in der Regel dann doch ein bisschen anders drauf, die Leute. Ja, die sitzen so zu Hause. Ja, klar. Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr toll. Das mag ich sehr gerne, wenn alte Leute so ein bisschen also neben den Gleisen fahren, sich anders verhalten, als wie es eigentlich noch so üblich ist oder wie es normal ist. Ja, das muss man schon kennen, damit man sich unterhalten kann auch. Gehst du auch in eine Disco? Bitte? Gehst du auch in eine Disco? Ja, unlängst wollte ich irgendwo hingehen, da war eine Eröffnung und auf einmal hupt es oder es rief einer mit dem Namen und dann... Ach so, ich habe gerade an euch gedacht. Gehen Sie mit tanzen. Was ist denn deine Lieblingsmusik zurzeit? Ja, querbeet alles. Fällt. Nur nicht so schwere Musik. Ja, also es muss schon flott abgehen. Ja, flott abgehen. Ganz genau. Also eine ganz fitte Alte. Und damit meine ich alt ganz positiv. Ja, ne? Das macht doch nichts. Ja. Magdalena, schön, dass du angerufen hast. Ja, vielleicht ist eure Sendung mal bald eine Stunde früher. Das wäre für viele... die euch nicht kennen, sehr gut. Das sehe ich auch so, ist leider nicht zu realisieren, weil es zu kompliziert ist, das organisatorisch durchzusetzen. Ah, ich dachte wegen der Jugendlichen. Ach nee, die Jugendlichen, glaube ich, die verkraften, würden das auch verkraften. Ach so, ja. Ja. Magdalena, ich wünsche dir schöne Weihnachten. Was machst du Weihnachten? Ja, bei einer Tochter bin ich. Ja. Ja. Und dann, wann steht die nächste etwas längere Tramp-Tour wieder an? Ja, Heiligabend. Ach, zu der Tochter hin? Nein, dann wird gesungen. Ach so, zum Singen. Ja. Ich hoffe sehr, dass dir nie irgendetwas passiert. Ja. Dass du schön immer dort ankommst, wohin du willst. Ich war übrigens früher auch ein arger Tramper. Ja. Ja, meine längste Trampreise war einmal von Köln bis nach Südkreta in einem durch. Aha, das war ein gutes Erfolgserlebnis. Und ich bin während dieser Reise, das war sehr spektakulär, mit einem Rolls-Royce gefahren. Ja, das habe ich unlängst gehört mal, ja. Ja. Ja, hast du gesagt. Habe ich das schon erzählt hier. Habe ich vergessen, ja. Magdalena, alles Gute. Ja. Bleib gesund und fit. Tschüss. Tschüss. So, Mandy, 18 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Schönen guten Morgen. Also wenn ich vorab erstmal was sagen darf, ja. Ich war letzten Mittwoch in der Stadt auf der Jagd nach eurem Buch und ich habe 3 Stunden gesucht durch sämtliche Buchläden und ich habe es nicht mehr gekriegt. Mhm. Also ich muss jetzt doch noch mal was dazu sagen. Es gibt eine ungeheure Nachfrage nach diesem Buch. Ja. Und der Verlag, der das Buch herausgebracht hat, druckt wie Jeck nach im Moment. Ja, die haben mir jetzt nochmal versichert, gestern habe ich mit denen telefoniert, dass alle, die das Buch bis Weihnachten haben wollen, das Buch auch bekommen. Also es sollte jetzt, so hat man es mir gesagt, ich gebe es jetzt mal weiter an euch, bis Samstag in allen großen Buchhandlungen sein. Also mir wurde gesagt, es ist bis Weihnachten nicht mehr lieferbar. Ja, so geht das dann. Ne? Auf jeden Fall solltet ihr euch vormerken lassen auf die Bestellliste, dass wenn dann geliefert wird, ihr sofort das dann bekommt, wenn es da ist. Mhm. Vielleicht sage ich es auch nochmal für die, die es noch nicht wissen. Die meisten von euch wissen das, ja. Ich habe es mir nochmal hergelegt. Das ist das Buch. Das ist Hella von Sinnen und Jürgen Domian. Haben wollen. Jenseits der Scham. Ist ein ganz langes Interview, das Hella von Sinnen mit mir geführt hat. Und es zeigt eine Hella von Sinnen und einen Jürgen Domian, die ihr so bisher noch nicht kennengelernt habt. Es ist sehr privat und sehr indiskret, schamlos, jenseits der Scham heißt es ja auch. Und es gibt viele Geschichten hier aus der Sendung in dem Buch, die wir dokumentiert haben. Also sehr bewegende Geschichten und interessante Geschichten. Ja, Mandy, ich hoffe, dass du noch eins kriegst vor Weihnachten. Ja, nicht locker lassen, mach den mal richtig Dampf da im Buchladen. Ja. Jetzt aber zu deinem, ich glaube, du hast auch noch ein Thema, ne? Oder? Ja, natürlich. Ja. Und zwar, ich habe mich in dem Bekannten von meiner Mutter verliebt. Uiuiuiui. Das riecht nach Komplikationen. Oder? Geht eigentlich. Wie alt ist der Bekannte, also der Freund von deiner Mutter? Ja, nicht direkt Freund, ne? Also er ist 20 Jahre älter als ich bin 18. Mhm. Und, ich krieg's ja auch erwidert, so ist es ja nicht. Nur das Problem ist, meine Mutter weiß es nicht. Also es läuft doppelt quasi. Nein, die beiden haben ja nichts miteinander. Ach, die haben nichts miteinander. Ich dachte, das wäre doch so ein Verhältnis zwischen deiner Mutter und ihm. Nein, um Gottes Willen, so. Ich glaube, da würde ich mir auch voll blöd vorbeikommen. Ach so. Es ist einfach nur ein Freund von deiner Mutter. Ja, es lief zwar mal was zwischen den beiden, aber das ist schon lange fertig. Mhm. Also die haben eine platonische Beziehung und ihr beide habt ja auch eine erotische Beziehung. Ja, erotisch mit Gefühlen. Mit Gefühlen? Ja. Genau. Und die Mutti weiß es nicht? Die weiß es nicht, nein. Die kommt jetzt, am Mittwoch kommt sie wieder nach Hamburg hier. Mhm. Sie arbeitet in Erlangen und da kommt sie einmal im Monat nach Hause. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich ihr das sagen soll, ne? Wie lange läuft denn das jetzt schon mit dem Typ? Seit Sonntag. Ach, so frisch noch? Ja. Also meinst du, dass das auch eine Zukunft hat oder war das nur so eine einmalige... Nee, also... Romanze, oder wie meinst du denn? Nein, ich denke nicht, dass es einmal nicht war. So du bist verliebt in den? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Wie er mir das rübergibt, denke ich, ist es von seiner Seite aus auch. Also es ist ganz frisch. Ja. Vorher war da, ist da nichts gelaufen? Nein. Sonntag. Nee, wir kennen uns jetzt ein Jahr und also wir haben uns so immer gut verstanden, aber ich wäre nie darauf gekommen, dass da jetzt mehr laufen könnte. Und jetzt stellt sich natürlich die ganz simple Frage, was sollte deine Mutter dagegen haben, nur weil er älter ist? Ich weiß, dass meine Mutter doch ein bisschen mehr als Freundschaft ihn empfindet. Nach wie vor? Ja, und sie findet ihn also sehr attraktiv, wobei ich sagen muss, er ist auch sehr attraktiv. Mhm. Das heißt, es könnte ein Konkurrenzverhältnis entstehen zwischen dir und deiner Mutter. Ja. Und sie ist eifersüchtig eventuell dann auf dich. Genau, und ich habe auch die Befürchtung, so wie ich meine Mutter kenne, dass sie mich dann halt rausschmeißt, ne? Ehrlich? Ja. Ich habe auch mit ihm selber drüber gesprochen. Wir haben die letzte Nacht zusammen verbracht. Mhm. Und ich habe auch zu ihm gesagt, dass es sein könnte, dass meine Mutter mich rauswirft. Und da hat er zu mir gesagt, dass er so zu mir hält, ne? Egal was passiert, dass er halt zu mir steht und dass wir das halt auch auf die Reihe kriegen. Ich würde Folgendes vorschlagen, Mandy. Ja. Da die ganze Geschichte noch so frisch ist, lass doch mal noch ein paar Wochen verstreichen. Du musst es ihr ja nicht jetzt gleich am Wochenende erzählen. Das sagst du so einfach. Warum? Also Heiligabend, ich habe meine Mutter ihn eingeladen und er ist sich noch nicht sicher, ob er nun kommt, aber wenn er kommen sollte, denke ich, wird das ein bisschen kompliziert. Ja, dann soll er nicht kommen, das kannst du mit ihm ja besprechen, dass er vielleicht irgendeine Ausrede hat, weil ja. Das ist eine heiße Situation dann. Ich will darauf hinaus, damit du auch wirklich Gewissheit und Klarheit für dich findest. Das ist jetzt noch ein bisschen frisch, finde ich. Mhm. Du sagst mir natürlich jetzt, du bist Feuer und Flamme und so, glaube ich dir auch. Aber vielleicht sieht die Welt Mitte Februar schon ein bisschen anders aus. Oder auch gar nicht. Und es kann ja sein, dass du Mitte Februar so sicher bist in deiner Entscheidung und diesen Mann so sehr liebst und du auch die Gewissheit bekommst, dass er dich ehrlich liebt und dich nicht nur als junges Mäuschen vernascht. Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber man hört ja alles Mögliche hier bei mir. Ja, klar. Ja. Und dann würde ich damit rausrücken und wenn sie dich dann rausschmeißt, dann schmeißt sie dich halt raus. Aber jetzt würde ich da noch ein bisschen hinter den Berg mithalten, wenn du es hinkriegst. Ich hoffe es, meine Mutter kennt mich sehr gut, ja. Mhm. Ja, und du kannst mit ihm ja so ein bisschen das taktisch absprechen, dass es nicht so oft Zusammentreffen gibt zwischen euch dreien und Heiligabend ist so emotionmäßig auch. Eben, jetzt gerade so Weihnachten vor der Tür steht. Ich würde da ein bisschen schweigen erstmal drüber. Wirklich, du hintergehst sie ja nicht, es ist ja nicht schlimm, wenn du da ein bisschen schweigst. Es ist ja nicht schlimm, wenn du es nicht direkt ausplauderst. Du sollst dir sicher sein, dass der das auch richtig ernst mit dir meint. Das ist mein Hauptgedanke eigentlich. Mhm. Ist der, wie ist der denn? Lebt er alleine? Ja. Wenigstens das. Ja. Er hat ja gar schon die Sorge, dass er Familienvater ist und mit 4 Kindern und so. Er hat zwar Kinder, aber er lebt allein. Er lebt alleine, ja. Und sein Sohn ist in meinem Alter. Nicht, dass du dich in den auch noch verliebst irgendwann. Liebe Mandy, lass mal ein bisschen Zeit vergehen. Ja. Ne? Und ein bisschen Überblick über die Gefühle kriegen. Und dann weitergucken. Ich werde mal schauen. Alles Gute. Danke. Tschüss, Mandy. Tschüss. Ciao. 1.30 Uhr und 45 Sekunden. Jetzt machen wir ein Päuschen. Und 47 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Das ist unsere letzte Ausgabe vor Weihnachten in diesem Jahr. Und heute Nacht könnt ihr nochmal ganz normal anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Dann möchte ich euch noch sagen, nächste Woche Dienstag, 22.12., da sind Heller von Sinn und ich in Aachen und lesen ein bisschen aus unserem Buch vor. Und zwar, jetzt muss ich mal vorlesen hier, das heißt, im Lust for Life, das ist das umgebaute Horten-Gebäude in der Viva Lounge gegenüber vom alten Kurhaus in Aachen, 20 Uhr, nächste Woche Dienstag, 22.12., 20 Uhr, Heller von Sinnen, Jürgen Domian. Es geht weiter mit Thomasson. Hallo? Thomasson, stimmt das? Ja, hallo, hier ist ja aber der Sven gerade dran. Der Sven. Der Thomason. Thomason. Spricht man das Thomason. Wir haben hier gerade so eine kleine Party und der Thomason, der ist gerade eben eine Rauchen, passend zum Thema. Zu welchem Thema, bitte? Ich weiß nicht, achso, das Thema weißt du selbst noch nicht. Nee. Achso, dann ist direkt durchgestellt worden. Also du bist Sven. Ich bin der Sven, ja. Und du bist wie alt? Ich bin jetzt 28 geworden. Ja. Wie, heute erst? Bitte? Heute erst? Nee, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Ja. Nee, und der Thomason, der hat halt das Problem, dass der ziemlich viel raucht. Also ich weiß nicht, wie viele Packungen es am Tag sind. Er sagt selbst, es sind 3 bis 4 oder so, aber ich glaube, es sind halt schon irgendwie mehr. Also Zigaretten? Ja, Zigaretten. Und wir haben jetzt gesagt auf dieser Party, weil der fing schon wieder an hier zu qualmen und so, und dann haben wir gesagt, jetzt nageln wir drauf fest, jetzt soll er mal anrufen. Hm. Und jetzt ist er vorhin durchgekommen. Ich sehe gerade, der kommt gerade wieder. Dann gib ihn mir mal. Ja, Thomason. Ich sag schon mal tschüss. Ne? Sven, war schön, mit dir geredet zu haben. Ja, ja, tschüss. Jojo, ich bin's. Thomason, du bist jetzt im Fernsehen. Millionen Leute warten auf dich und du gehst puffen. Ja, egal. Das ist meine Rauchersucht. Das ist furchtbar geworden. Wie viel rauchst du am Tag? Ich rauche ungefähr 5 Packungen. Bah, und was rauchst du? Bitte? Was rauchst du? Ich rauche Marlboro natürlich. Natürlich, völlig klar. 27 Jahre alt, wie lange machst du das schon? 2,5 Jahre, 5 Schachteln und vorher immer so einen Schachtel am Tag. Du hast auch schon so eine Reibeisenstimme. Ja, ein bisschen ist das kommt mit der Zeit. Über dieses Thema möchtest du auch mit mir reden? Ja, weil ich wollte fragen, ob du vielleicht nicht so einen cleveren Tipp hättest, so wie man sich daran abgewöhnen kann. Ich glaube, dann wäre ich ein steinreicher Mann, wenn ich das wüsste, wenn ich das könnte. Da ja, steinreich bin ich selber, aber jetzt kann man sich da nicht die Gesundheit kaufen, hör mal. Du bist steinreich? Ja, sehr. Ich bin ja an der Börse tätig. Du bist an der Börse tätig? Ja. Wie nennt sich das, was du machst? Börsenmakler. Und da wird man steinreich von? Ja, wenn man die richtigen Blutchips hat, dann geht das. Wie viel verdienst du denn im Monat? Darf ich sagen? Im Monat? Ja, ich kann ja nicht so richtig sagen. Ich sag mal, ich verdiene so gut, dass ich mir ein Ferrari GTO leisten kann. Ich habe so das Gefühl, dass ich dir das nicht richtig glauben kann. Also bitte, ich würde das niemals sagen, dich zu verkohlen. wie auch immer. Aber es geht doch nicht ums Geld. Thomason, ich war nie in meinem Leben Raucher. Ich habe nie geraucht, deswegen kann ich da überhaupt nicht mitreden. Du rauchst gar nichts? Nein, ich rauche schon mal ein Zigarillo, wenn ich... früher mal, weniger. Wenn ich nachts irgendwie lange ausgehe, rauche ich schon mal ein Zigarillo. Aber im Prinzip, ich habe ganz früh angefangen, habe versucht zu rauchen, so mit 14, 15. Ich wollte immer, weil die ganzen Freunde geraucht haben, aber es hat mir nie Spaß gemacht. Ja, das ist auch bei uns so ein Problem. Also wir brauchen eigentlich alle recht viel so an Zigaretten. Mhm. Da das ist so, der Zigarettenkonsum ist eigentlich recht hoch bei uns. Und das wurmt uns auch irgendwo, weil das ist eigentlich eine Sucht, die nicht sein muss, ne, sag ich ja. mal. Man speist ja jedes Mal 5 Mark in Gulli. Da gibt es auch 7000 Rezepte und Ideen, genau wie beim Abnehmen, wie man sich das Rauchen abgewöhnen kann. Das ist aber eine Psycho-Angelegenheit. Ich meine, da ist natürlich der Mann in dir gefragt, ne? Ja. Und der disziplinierte Mann. Ja, das ist aber Disziplin ist schön und gut. Thomason müsste sagen, ab morgen ist der 19., ne? Ja. Ab morgen rauche ich. Ich habe fürs Neue keine Zigarette genommen, dass ich nur noch 2,5 Schachteln rauche. Nein, du hast alles Quatsch. Du musst ab morgen sagen, ich rauche nichts mehr, gar nichts. Ja. Ich höre schon. Das wäre ein ganzer Kerl. Ja, als Börsenmakler musst du doch auch diszipliniert arbeiten. Dann sei doch mit deinem Leben auch diszipliniert. Ja, das ist aber an der Börse Stress und da rennt man immer mit der Stimmung rum. Und du säufst wahrscheinlich noch 3 Liter Kaffee am Tag dazu. Nee, das nicht. Das nicht? Nö. Ich sag mal, ich trinke mir am Wochenende vielleicht mal abends ein kleines Pikolöchen. Mhm. Aber ein Laster reicht mir eigentlich, so ja, der Alk. Ja. Also ich habe keine Idee, Thomason. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Ich kann nur an deinen Willen appellieren. Und mit Willensstärke kriegt man viel hin. Ja, aber das ist mit meiner Oma, als sie gestorben ist, ich weiß nicht, ob du das auch mitgeteilt gekriegt hast in der Geschichte vorher. Ich weiß gar nichts von dir. Ach so. Ich habe nur mit Sven ganz kurz geredet. Ich habe ja erst nur eine Schachtel am Tag geraucht. Mhm. Und dann ist meine Oma verstorben, von der habe ich auch die Börsen, die Blue Chips Tipp gekriegt und sowas. Wie heißt das? Blue Chips? Blue Chips. Das Blue? Sind blutsichere Aktien. Aha. Das vertiefen wir jetzt nicht. Hab ich keine Ahnung von. Das ist belanglos eigentlich. Ja. Nur halt, die Oma hat mir halt die Tipps dazu gegeben und an der habe ich sehr gehangen, mit der habe ich mich gut unterhalten können, so über jeglicher Zeit Themen so halt, ne, was einen so beschäftigt. Mhm. Ja, und dann ist sie halt gestorben und dann bin ich halt zum Kettenraucher geworden. Ich weiß nicht, irgendwie ist er so zum Laster geworden. Ich will dir sagen, ich habe hohen Respekt vor meinem Vater. Der hat, solange ich denken konnte früher, während ich Kind war und Jugendlicher, hat er wie ein Schlot geraucht. Oh. Aber wirklich wie ein Schlot. Zigaretten anfangs, hinterher Zigarren, Zigarillos, also wirklich alles. Und dann hat dieser Mann im Alter von, ich weiß es nicht, damals vielleicht 55 oder Ende 50, hat von heute auf morgen aufgehört zu rauchen. Was? Und heute ist er Mitte 70 und hat keine einzige Zigarette oder Zigarre mehr angepackt. Das beeindruckt mich und das würde mich bei dir auch beeindrucken. Das beeindruckt mich aber auch. Ja, wirklich. Es gibt so Leute, die können das. Ja, das ist aber Willensstärke. Ja, ich hoffe, dass du so drauf bist. Ja. Tritt dich in den Arsch, Mensch. Ja, das ist auch vielleicht schon, aber nicht mit Kippen, nee. Thomason, schöne Weihnachten. Ja, ich wünsche dir auch ein frohes Fest. Ja. Lass dich reichlich beschenken. Ja. Guck uns am Christbaum nach. Und schönen guten Rutsch. Ja, das wünsche ich dir natürlich auch. Und lass die Böller knallen, ne? Mach ich. Oder Spende für Brotkinder. Ja, alles, wir machen alles. Jo. Tschüss. Übrigens beschenken. Ich möchte mich bei euch, ihr Lieben, sehr, sehr, sehr, sehr herzlich für die umwerfende Post bedanken. Ihr habt mir so tolle Post geschickt. Zu meinem Geburtstag, den ich am Montag habe, und zu Weihnachten. Ihr habt mir Geschenke geschickt und ganz, ganz tolle Briefe. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich hier an dieser Stelle erstmal so ganz allgemein. Und es geht natürlich auch noch ein Dankesbrief oder ein Dankeskärtchen an euch raus. Aber vielen, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und sehr gerührt und sehr beeindruckt auch. Vielen Dank. Wolfgang, 40 Jahre alt. Hallo Domian. Ja. Dein Thema? Es ist endlich mal geschafft. Ja, mein Thema ist, schwul zu sein und eine Familie zu haben. Eigentlich habe ich, ich weiß nicht, ob du schon Bescheid weißt, hat man dir schon gesagt. Nee, ich weiß nie, was ich hier zu hören bekomme. Ich weiß nie was. Nein. Gut, ich habe also in diesem Jahr, 1998, ist mein Schicksalsjahr, wo ich... Du gehst bitte noch ein bisschen näher ans Telefon. Bitte? Du gehst bitte noch ein bisschen näher ans Telefon. Ja, also 1998 ist mein Schicksalsjahr, wo ich so ziemlich alles verloren habe, was ich mir jemals aufgebaut habe. Mein Lebenswerk ist dahin. Meine Familie ist ebenfalls dahin. Ich habe Gott sei Dank jetzt einen Freund kennengelernt. Ich muss dazu sagen, vor... Somit, was ist denn nun passiert? Passiert ist, dass ich vor fast 3 Jahren, habe ich eine Firma gegründet und die ist auch gut gelaufen. Ich war 2 Jahre Nummer 1 in Deutschland, ein Autohaus, und habe dann einen jungen Mann kennengelernt. Und der hat auch bei mir gearbeitet. Wir haben ein Verhältnis gehabt. Ich habe mich wahnsinnig in ihn verliebt. Habe es auch gleich meiner Frau erzählt. Du hast es gleich erzählt? Ja, also ich bin also schon ein Mensch von Ehrlichkeit. Sie hat es auch gewusst und hat es gemerkt. Dann ist es zu Ende gegangen, dann habe ich das Verhältnis Ende 96 beendet. Mit dem Typ? Ja. Ja. Also es lief parallel dann zu deiner Ehe? Ja, das ist also praktisch parallel gelaufen, meine Frau wusste das, ja. Mhm. Und dann habe ich das beendet. Meine Frau hat mir eine Chance gegeben, sie hat auch weiter mit in der Firma gearbeitet, wir haben geschuftet wie die Verrückten. Und dann sind wir im Februar 1997 nach Südafrika gefahren und haben einen wunderbaren Urlaub gemacht. Anschließend haben wir, weiß der Teufel warum, noch ein Kind gemacht. Und dann habe ich gelitten, weil ich einfach irgendwo mit mir selber nicht klar kam, dass ich halt eben eigentlich eine Familie habe und dann trotzdem einen Mann habe. Ich konnte damit nicht klarkommen. Wie viele Kinder sind es? Also da damals waren es zwei, jetzt sind es drei. Ja, ja. Also 6 und 7 und also wunderbare Kinder, das muss man einfach dazu sagen. Ich habe aber eigentlich noch eine wunderbare Frau und immer mit ihr immer noch einen sehr guten Kontakt. Ich war auch noch heute Abend bei ihr. Und muss dazu sagen, dass ich noch ziemlich stolz auf meine Frau bin. Also wenn du sagst, 98 ist so ein Unglücksjahr für dich, würde ich jetzt mal tippen, dass deine Firma irgendwie den Bach runtergegangen ist. Nicht nur das, ja. Die ist auch dadurch, dass ich den Bach runtergegangen, weil ich einfach das alles nicht verkraftet habe. Und du hast dich dann auch von deiner Familie getrennt, von deiner Frau? Ja, mehr oder weniger. Meine Frau ist von mir. Und bist krank geworden? Auch das noch, ja. Schlimm krank? Wird sich noch rausstellen. Ich denke schon, ja. Magst du ein Stichwort sagen? Nein. Nein. Du lebst jetzt alleine. Ich habe kein AIDS davon abgesehen. Ja. AIDS, das ist negativ, das sollte man also dazu sagen. Ja. Lebst du alleine im Moment? Im Moment ja. Ich habe also zwar einen Freund, ich kann mich aber nicht entscheiden dazu. Ich kann mich im Moment nicht von meiner Familie trennen und war heute einfach mal bei einer Frau. Ich werde morgen zu meinem Freund nach München fahren, der jetzt auch gezwungenermaßen von Köln, weil der auch Riesenprobleme hat, gezwungenermaßen von Köln nach München gezogen ist. War auch bei ihm schon 2-3 Mal und wollte auch, weil wir eigentlich zusammenziehen wollten, bringt aber irgendwie nicht fertig, mich von meiner Familie zu trennen, auch nicht von meinen Kindern, zumal ich gerade noch ein 11 Monate altes Kind habe. Moment, also du wirst morgen zu ihm fahren und was willst du ihm sagen? Ja, dass ich halt bei ihm bleiben will, muss irgendwie, dass man irgendwie jetzt versucht. Du solltest allerdings wissen, das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Liebst du denn diesen Mann wirklich heiß und innig? Ich denke schon, ja. Was heißt denn, ich denke schon? Ich will ein Ja hören, ein spontanes Ja. Ich liebe ihn, ja, das tue ich. Warum? Ich denke schon. Ja, ich liebe ihn, aber weil es ein bisschen anders ist, wie das, was ich vorhatte. Ich habe ja vorher noch eine Beziehung gehabt und das ist das Schlimme daran. Wir haben im Januar unser Kind bekommen und eigentlich da hat es angefangen. Dann hat wieder jemand bei mir angefangen und der hat dann einfach mit mir ein Verhältnis angefangen. Ich muss zugeben, Domian, ich habe... Du bist aber wirklich durch den Wind. Da ist aber auch alles kreuz und quer bei dir. Aber wirklich. Jetzt sagen wir mal, um ein bisschen... Ich muss dazu sagen, nachdem jetzt also meine Firma wirklich den Bach runtergegangen ist, eben deswegen, weil ich nicht mehr denken konnte, weil ich einen Nervenzusammenbruch hatte, meine Frau hat es dann versucht... Du hast einfach keine Ordnung in deinem Privatleben, das ist das. Du willst die Quadratur des Kreises und das geht nun mal nicht. Bitte? Ich sag, du willst die Quadratur des Kreises und das funktioniert nun mal eben nicht. Ich versuche jetzt gerade einen Strich zu ziehen. Ja, mach das auch. Ich verstehe. Ich will dir was fragen. Wie ist denn deine Herzensbindung an deine Frau? Sehr stark. Ne? Liebst du die? Ja, immer noch. Ist sie für dich sexuell auch attraktiv noch? Ja, aber der Mann mehr. Der Mann mehr. Ja. Wäre es denn möglich, ich meine, dass diese Liebe zu deiner Frau irgendwie so transferiert wird in so eine freundschaftliche Liebe, dass du eben mit deiner Frau eine dicke Freundschaft weiter hast? Ja, da sind wir gerade dabei, das aufzubauen. Würde sie das denn auch mitmachen wollen? Ja, auf jeden Fall. Ja, sie hört mit Sicherheit zu. Ja, das ist doch eine wunderbare Chance, wenn du deine Frau quasi als Verbündeten hast, als Freund hast. Das heißt, du hast deinen Kontakt weiter zur Familie. Und dein Herzens- und Seelenleben und deine Sexualität ist dann gut ausgelebt und aufgehoben bei deinem Freund. Das wäre doch die beste Lösung. Ja, das wird wahrscheinlich so wird es wahrscheinlich sein. Ist deine Frau eifersüchtig auf diesen Mann in München? Nein. Ja, ist doch wunderbar, Mensch. Ich weiß es, also ich denke nein, ich glaube nicht. Schlimm wäre, wenn deine Frau jetzt auch noch wirklich wie eine Klette an dir hängen würde und da den Terz machen würde. Nein, aber, machst du nicht, aber ich hänge eher an ihr noch. Und vor allen Dingen hänge ich an meinen Kindern. Aber die Kinder sind doch nicht weg. Die Kinder sind doch nicht weg, wenn das du... Das versucht sie mir auch klar zu machen. Aber irgendwie ist das für mich jetzt, ich breche auf in ein neues Leben, das schaffe ich nicht. Darf ich eine Mutmaßung äußern, Wolfgang? Ja. Wolfgang, dass du immer noch nicht, obwohl du 40 Jahre alt bist, wir sind ja gleichaltrig, nicht kapiert hast, dass du stark schwul bist und dass du letztendlich nicht richtig zu deinem Schwulsein stehst? Das habe ich heute schon mal von meiner Frau gehört. Und dass du das nicht richtig akzeptierst und deshalb so hin und her lavierst. Domian, ich bin also nicht, pass mal auf, ich denke mal, dass ich nach außen hin. Ich habe zum Beispiel auch meine Nachbarn, ich habe es allen Freunden gesagt. Mhm. Ja? Ich habe also wirklich, ich gehe also damit jetzt wirklich frontal um, mhm, und sage also nicht, ne, ich mache da irgendwas oder so, gar nicht. Mhm. Ich hole die und sage denen, ich liebe einen Mann, mhm, und dazu stehe ich, und ich hatte auch ein Verhältnis mit dem Mann. Ich habe zum Beispiel die meine Nachbarn in meinem Ort zusammengeholt und habe denen das gesagt und, mhm, habe also da keine Probleme mehr. Also im Prinzip im Prinzip glaube ich, dass du jetzt wirklich auf dem richtigen Weg bist. Und wie du mir das jetzt... innerlich, glaube ich, ja, ist mir schon klar. Ich da noch nicht so ganz mit... Nee, deswegen musst du jetzt Fakten schaffen. Du musst handeln. Du darfst jetzt nicht so viel denken und im Kreis dich drehen. Ich glaube, ich denke zu viel. Deshalb habe ich auch wahrscheinlich zweimal probiert, mich umzubringen. Ja, ach, vergiss es. Quatsch. Ich glaube, du hast eine tolle Frau, so wie du sie mir beschrieben hast. Das weiß ich. Ja, auch. Die auch, stolz, ja, auch die zu dir steht und die dir eigentlich die beste Grundlage bietet für dein neues Leben. Jetzt fahr verdammt nochmal morgen zu deinem Freund nach München und sage ihm, dass ihr beide jetzt wirklich definitiv zusammen seid. Ja, wobei, wir haben heute Abend noch drüber geredet. Das muss ich natürlich dazu sagen. Er bringt also bedingt im Prinzip auch... ich muss auch seinen Sohn annehmen, weil der wird bei uns leben. Ich weiß nicht, wie das... Wir haben also da von seiner Seite, seine Familie... Wie alt ist der Sohn? Hasst uns also dafür, dass wir beide schwul, mhm, sind. Wie alt, ja, ist der Sohn? 8 Jahre. 8 Jahre. Ja, da kann man sich ja wunderbar mit arrangieren. Du magst Kinder. Ja. Und wenn du deinen Freund liebst, dann liebst du auch das Kind von deinem Sohn. Ist doch normal. Ich denke auch, dass das so ist. Ich finde auch so... er hat zum Beispiel... Er hat übrigens heute geschafft, mal entgegen jeden ganzen Telefonaten, die ich die Woche schon abends mit dir angehört habe... Mhm. Es gibt das Buch noch. In München hat er es heute gekriegt für mich. Ja, wunderbar. Das ist eine gute Nachricht. Wolfgang. Also ich bin also froh darüber, dass ich mich am Weihnachten hinsetzen kann, das Buch lesen kann. Ja. Und ich werde dir mit Sicherheit darüber irgendwas schreiben, ja, und schicken, dass du das auch hörst. Ja, das wäre sehr nett. Und ich würde auch gerne von dir hören, wie du dich weiterentwickelt hast. Also, mein Wunsch an dich und mein Tipp, mehr Akzeptanz in Sachen Schwulsein. Und klare Verhältnisse schaffen auch hin zu deinem Freund. Und wertschätze diese tolle Frau. Das tust du ja auch, also, ne? Eins kannst du mal glauben, ich stehe zu der Frau noch, mhm, und ich werde sie auch nie im Stich lassen und ich werde auch meine Kinder lassen. Sieh es einfach als neue Chance. Du bist jetzt 40, es kommt ein ganz neuer Lebensabschnitt, vielleicht auch ein ganz toller Lebensabschnitt, und da wünsche ich dir sehr viel Glück und Erfolg auch bei. Domian. Alles Gute. Super, dass wir durchgekommen sind. Ich danke dir. Grüße an die Frau und an den Freund. Mach ich. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Andrea, 35 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, Andrea, hi. Mein Thema ist, ich muss verrückt sein. Ich versuche mich also kurz zu fassen, und zwar folgendes. Ja. Ich war bis vor 2 Jahren, fast 3 Jahre, mit einem Junkie zusammen. Mhm. Also er behauptet ja immer, er wäre also nicht also ein totaler Junkie, ne? Mhm. Weil er so alle 6 bis 7 Wochen, oder wenn Probleme auf ihn zukamen, dann hat er zur Spritze gegriffen, ne? Mhm. Und dann, was ich jetzt ganz kurz fassen möchte, und zwar... Dann waren wir vor circa 3 Jahren, waren wir in der Diskothek gewesen, im Rotlichtmühl. Mhm. Und da kam es mit einem Bundeswehrsoldaten zu einem sehr großen Streit, und der schlug dann auch auf meinen Verlobten ein und so weiter. Und mein Verlobter hatte ein kleines Messer bei sich und wusste sich nicht mehr weiter zu helfen und hat ihn dann so schwer am Bein in der Hauptschlagader getroffen, dass er daran verblutet ist, ne? Moment, langsam. Ja. Der Mann ist gestorben. Ja. Mhm. Ja. Ja, und er wurde dann auch abgeholt, und die versuchten im Krankenwagen noch immer Wiederlebungsversuche und so weiter, und der hatte aber schon zu viel Blut verloren, ist dann auch daran gestorben, nicht? Mhm. So, und wie es danach mit mir weitergeht, kannst du dir eventuell vorstellen. Mhm. So, und dann schrieb er Briefe und so weiter, also mir ging es zu der Zeit schon so dermaßen schlecht, weil ich damit überhaupt nicht klar kam. Mhm. Und auch nicht natürlich den richtigen Ansprechpartner dafür hatte. Mhm. Das war ja ein großer Schock für uns alle hier, alle die ihn kannten und so weiter. Ist er dann in den Knast gekommen? Ja. Ja. Ja. Stand auch überall in den Zeitungen. Ist er immer noch im Knast? Ja. Ja. Ja. Ja, und jetzt folgendes. Dann kam er nach einem halben Jahr Untersuchungshaft, kam er wieder nach Hause, mhm, war dann dreiviertel Jahr auf Haftprüfung draußen. Auf was für eine Prüfung? Haftprüfung. Haftprüfung, ja. Ja. Mhm. Und ist dann, am 4. Februar, hat er versucht, mich umzubringen mit einem Schlachtermesser. In diesem Jahr, 98? Nein, jetzt den kommenden Februar ist das 2 Jahre her. Er hat dich versucht umzubringen? Ja. Mhm. Also, und ich wurde dabei so schwer verletzt, dass ich über 2 Stunden in der Chirurgie wieder zusammengenäht werden musste. der Finger war fast abgewiesen, das Bein, also das Schienbein hing raus und die Hand war durchschnitten. Das Schienbein hing raus? Der ja, also das der Bein? Hatte mir das Schienbein so, also er hat ja auf dem Schlachthof gearbeitet und also wir hatten zwei Schlachtermesser zu Hause und zumal hatte er das einen Tag vorher noch schön geschliffen, weil wir einen Braten hatten und dann kannst du dir vorstellen. Also wenn das jetzt nicht so fürchterlich ernst wäre, müsste ich jetzt lachen, wenn ich das höre. Ja. Dann hat er dich so verletzt, dass das Bein fast ab war oder zumindest. Ja, also das Schienbein, er hat einmal ausgeholt und ich hatte eine Hose an und ich guckte bloß runter und sagte, Igitt, was hast du denn gemacht? Bist du verrückt? Ich sah nur, also das Schienbein konnte ich sehen und dann alles, was ich sowas habe ich ja noch nie live gesehen. Nicht? Und ja, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Und du bist dann ins Krankenhaus gekommen, schwer verletzt? Bitte? Du bist dann ins Krankenhaus gekommen, schwer verletzt. Ja, also erstmal hat meine Nachbarin dann hier die Polizei gerufen und da sagte er sowieso schon zu mir, er war ja so durchgeknallt gewesen, da sagte er schon zu mir, also sobald er die Polizei sieht, also der macht er mit mir endgültig Feierabend, ne? Und Gott sei Dank, psychologisch habe ich auch ein bisschen drauf und ich konnte ihn, also ich weiß gar nicht, wie ich das vorher hingekriegt habe. Andrea, jetzt muss ich mal ein bisschen Ordnung in das alles bringen. Das sind ja ungeheure Sachen, die da vorgefallen sind. Ein Mensch ist gestorben durch ihn, dich hat er schwer verletzt und hätte dich beinahe auch umgebracht. Ja. Jetzt hast du unser Gespräch gerade begonnen mit dem Satz, ich muss wohl verrückt sein. Ja. Was wolltest du damit sagen? Ja, und zwar folgendes, dann war ja auch der große Prozess gewesen. Mhm. Vorletztes Jahr. So, und er hatte mir noch zwei Briefe geschrieben, ich habe darauf nicht mehr geantwortet. Also, und die Zeit, mir ging das so schlecht, ich war auch schwer, also stark suizidgefährdet, was ich teilweise heute immer noch bin. Mhm. Ich bin auch in Therapie. Und weil ich damit überhaupt nicht klarkomme. Mhm. Und dieses Jahr im Sommer habe ich ihm den ersten Brief geschrieben, nach ein Dreivierteljahr, die er dann... Du hast wieder Kontakt zu ihm aufgenommen, warum? Ja, weil... Ja, wie soll ich das mal sagen? Ich bin so ein Typ, ich bin auch mit keinem meiner Freunde in Feindschaft auseinandergegangen. Und das hat mich alles so schwer belastet. Warum und weshalb und na gut, aber es ist ja schon ein bisschen crazy, muss ich jetzt mal sagen. Also, da ist jemand, der dich fast umgebracht hat. Und dem schreibst du dann einen Brief. Ja. Wie lange sitzt er noch im Knast? Ja, Moment. Er sagt, also 2 Jahre jetzt im Gefängnis. Mhm. Und jetzt seit 7 Wochen ist er in der Psychiatrie und macht eine Therapie. Und kommt irgendwann raus, oder was? Ja, pass auf, das ist es ja gerade. Und wir schreiben uns ja und seit 7 Wochen telefonieren wir jeden Tag. Er ruft also jeden Tag an. Mhm. Und und jetzt ist Folgendes, also im Januar, Ende Januar oder Anfang Februar, bekommt er den ersten Wochenendurlaub. Und ich bin so hin und her gerissen, zumal... Ich habe ihn wahnsinnig geliebt, er mich auch. Und das war der erste Mann, also von dem ich Liebe, Zärtlichkeit und alles erfahren habe. Okay, Moment. Jetzt hat er Hafturlaub am Wochenende. Du bist hin und her gerissen. Ja. Ich deute das hin und her gerissen in der Richtung. Soll er zu dir kommen, soll er nicht zu dir kommen? Ja. Weil für ihn steht natürlich fest. Und die eine Seite sagt ja bei mir. Und die Kehrseite von der Münze, das ist ja die... weil er eben süchtig ist und ich bin der absolute Drogengegner und ich weiß ja, dass das alles aufgrund seiner Sucht passiert. Also er ist immer noch süchtig? Ja, ja, das wird er sein Leben lang bleiben. Heroinabhängig? Ja. Und er hat auch weiter Heroin bekommen und genommen im Knast? Ja, also im Knast ja, aber in der Psychiatrie nicht mehr. Dann muss es ihm ja sehr schlecht gehen im Moment, wenn er nichts mehr kriegt da. Ja, also ich war ihn jetzt das letzte Wochenende das erste Mal besuchen in der Psychiatrie und ich kann nur eins sagen, der Junge ist 10 Jahre gealtert, ne? Andrea, also du machst dir mehr Sorgen darum, dass du wieder mit einem Menschen konfrontiert bist, der süchtig ist, als denn, dass du mit einem Menschen konfrontiert bist, der dich mal umbringen wollte. Habe ich das kapiert richtig? Ja, ja. Um diese Tat geht's gar nicht mehr, das ist schon bereinigt. Oder wie? Nee, also jetzt kurz vor Weihnachten, muss ich sagen, kommt mir so viel hoch. Ich habe mich auch schon seit 2 Tagen mit ihm am Telefon in der Wolle und... Warum, was hast du mit diesem Mann? Liebst du den noch? Oder was? Jein. Wie jein? Jein verstehe ich nicht. Ja, ich kann nicht ja sagen und ich kann nicht nein sagen. Okay. Weil es gab ja auch, wie gesagt, die Kehrseite war ja die, seine Sucht und seine Eskapaden, ne? Und die wünschte ich mir so gerne weg, dann wären wir ein Traumpaar. Ja gut, wenn. Das ist aber alles jetzt müßig, ne? Das, ja. So kannst du ja nicht denken. Wenn das nicht wäre, dann wäre es so und so. Ja, und ich bin ja immer so ein Mensch, ich hoffe und hoffe und hoffe, ne? Mhm. Also und du musst verrückt sein, ne? Ja, so, hast du es vorhin gesagt, ne? Ja, ich bin total verrückt. Ja, ich höre das schon, ja. Ja, ja. Mhm. Da ist jetzt guter Rat sehr kompliziert. Ja. Wir beide unterhalten uns jetzt 7 Minuten und das ist ja eine sehr große Geschichte, die du da hast. Ja. Ich finde, dass ich dir nicht gerecht werde, wenn ich dir jetzt was Klares sage. Triff dich mit dem, triff dich nicht mit dem. Ja. Ich bin der Auffassung, du musst jetzt noch ein bisschen länger reden. Und ich möchte, dass du mit meiner Psychologin nochmal redest. Mhm. Natürlich ist es, finde ich es immer gut, wenn auch jemand nochmal eine Chance kriegt, wenn er aus dem Fass rauskriegt, rauskommt. Aber das kann ich nie beurteilen bei euch, wie da die Situation ist, wie er drauf ist, was du letztendlich willst und wo du deine Probleme da hast, weiß ich nicht, ist zu kompliziert. Ja. Ich finde, du redest mit meiner Psychologin jetzt nochmal. Mhm. Und also die Hauptfrage, die du dir wirklich stellen solltest, ist, was will ich von dem? Ja. Was will ich von dir? Oh, Domian, du weißt gar nicht, wie oft ich mich da frage und wie lange schon. Mhm. Ich komme mit mir nicht auf den Nenner. Mhm. Ich möchte auf jeden Fall das nie wieder erleben, was ich die fast 3 Jahre mit ihm durchgemacht habe. Ohne jetzt die ganzen Einzelheiten zu kennen. Ja. Ne, ohne die Einzelheiten zu kennen. Ich kenne nur jetzt so ein paar Facts von dir. Mhm. Würde ich so als Außenstehender sagen, geh auf Distanz. Ich glaube, dass es dir besser täte. Ja, garantiert. Sage ich jetzt mal so. Ja, ne? Und wiederum, dann geht das bei mir wieder los. Mensch, hätte ich ihm doch noch eine Chance gegeben, dann wäre das vielleicht alles geworden. Vor allem ist es so dumm, Jan, ich lasse keinen Mann mehr an mich ran. Ich habe vor anderen Männern, das ist der Einzige, dem ich mich öffnen kann. Also, mit anderen Männern habe ich nichts am Hut. Andrea, jetzt machen wir das so, du legst auf und die Elke ruft dich sofort jetzt wieder an. Ja. Okay? Ja. Alles Gute, die richtige Entscheidung wünsche ich dir. Ja, das tschüss. Wünsche ich mir auch. Danke, tschüss, Jan. So, jetzt habe ich den... die letzten Minuten noch, den Timo dran, und der ist 17 Jahre alt. Das ist wohl richtig, ja. Hey, guten Morgen. Ja, Timo. Und zwar, mein Thema, es geht um deine liebe Freundin Hella von Sinnen. Ja. Und zwar um ihren Werbespot mit dem Toilettenpapier. Ja. Ich weiß nicht, du kennst ihn. Natürlich, ja. Und zwar ist es mir ein Fehler drin aufgefallen, wenn du mal genau hingeguckt hast. Und zwar ist es so, der Kerl, der ja reinkommt, ich weiß nicht, die spielt ja, glaube ich, die Toilettenfrau, mhm, da. Mhm. Und der Kerl, der reinkommt, kommt ja mit dem Doppelpack-Toilettenpapier rein. Ja. Verrichtet auch sein Geschäft und kommt auch wieder raus. Mhm. Aber oh Wunder, die Packung ist noch verschlossen. So, ich glaube, wie ich bin, habe ich mir natürlich gedacht, jetzt kaufst du dir die nächstbeste Packung, schreibst dir die Adresse auf und schreibst ein nettes Briefchen. Ja. Hab das ganz witzig, ganz humorvoll, wie ich bin, formuliert. An die Firma. An die Firma, die das hergestellt hat. Ja. Und es dauerte, ja, knapp eine Woche. Aha. Dann kam ein freundliches, nettes Antwortschreiben. Aha. Und die sagten dann, ja, sie haben ja eigentlich recht, sie haben da vorher Testzuschauern gezeigt, die fanden es in Ordnung und das haben wir ausgestrahlt. Ja, und ich habe den Fehler entdeckt und dann haben sie gesagt, das ist kein Problem, die wollen ja auch Kunde von uns bleiben und das bin ich inzwischen auch und haben mir dann erstmal 3 Großpackungen Toilettenpapier geschrieben. Auch wenn man so will, in Anführungszeichen, kann ich mir jetzt dann Keller ordentlich den Arsch anziehen, sozusagen. drei Großpackungen, wie viel sind da drin, wie viele Rollen? Frag mich was, ich glaube insgesamt sind 30 Rollen gewesen. Also da kommst du eine ganze Weile mit hin. Ich will es hoffen, ja. Und jedes Mal, wenn du dein Geschäft verrichtest, denkst du an Hella von Sinnen. Ja, das auch. Zum Beispiel. Ja. Und nun, mein Weihnachtswunsch an euch. Und hier kommt die Sache, du bietest mir die perfekte Plattform dafür. Und zwar hätte ich gerne von dir und von Hella ein Stück Toilettpapier unterschrieben. Das werden wir arrangieren können, Timo. Das ist eine feine Sache. Das werden wir so machen. Du wirst gleich von uns nochmal angerufen, wegen der Adresse. Ja, klar. Und dann werde ich das mit Hella so machen und dir zurückschicken. Vielleicht auch nur mit einem netten Autogramm versehen, ist ja auch noch ganz schön. Das wäre ne? Können wir ja so machen. Aber dann bist du ja im Prinzip ein sehr aufmerksamer Zuschauer, ne? Ja, Werbung habe ich irgendwie gefressen. Dir entgeht da nichts, ne? Aber diese Werbung war da wunderbar, ne? Mit dem Klopapier. Und ihr? Ja, ich fand die andere auch schon nicht schlecht. Welche andere? Die er gemacht hatte mit dem Kondom. Die fand ich auch schon ziemlich klasse. Ja, na, das war in dem Sinne ja keine Werbung, das war ja für die AIDS-Hilfe, ne? Naja, gut, Werbung für die AIDS-Hilfe. Ja, genau, Timo, du kriegst von uns Klopapier. Das ist doch die Idee. Schick beschriebenes Klopapier. Schöne Weihnachten dir. Ja, herzlichen Dank. Auf Danke. Wieder. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt heißt es Abschied nehmen für dieses Jahr. Aber wie gesagt, wir sind ja am 4. Januar schon wieder da. Das sind jetzt so gut 2 Wochen, wo wir uns mal ein bisschen erholen, hier mein Team und ich. Mein Team, ich bedanke mich ganz herzlich bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, Nina Hellenkemper, Jeanette Krause, Heike Schmidt, Anja Schönhardt, Marco Rössler, Elke Dunajski, Elke Büchter und Peter Ofsianowski. Was wünsche ich euch jetzt? Mensch, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Und wenn ihr krank sein solltet, wünsche ich euch gute Besserung oder dass es einigermaßen gut über die Bühne alles geht. Und wenn ihr allein und traurig sein solltet, dann nehmt diese Tage nicht so ernst. Ich weiß, die gehen einem immer irgendwie besonders ans Herz, aber so doll ist es dann auch nicht. Die gehen auch vorbei. Und dann freut euch einfach auf Januar und auf die nächsten Wochen. Allen, die eigentlich so ganz gut dran sind, denen wünsche ich super schöne Weihnachten im Kreise ihrer Lieben, Familie, Freunde, Freundinnen, was auch immer. Bis zum Januar. Bye bye. Ciao.